Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers vom Herzigen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alles aufgebaut Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalamu ala khatam al-Anbiya'i wal-Mursaleen. Allahs Segen und Heil sei auf dem Siegel aller Propheten und Gesandten. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und auf seiner Familie und seinen Gefährten allesamt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs. Wir beginnen inshallah ta'ala heute mit dem 8. Unterricht über At-Tahara. Und wir waren stehen geblieben. Wir hatten zuletzt gesprochen über diejenigen Ursachen, die einen verpflichten zum Ghusl. Und heute möchten wir uns inshallah ta'ala unterhalten über diejenigen Dinge, die man während des großen Hadath nicht machen darf. Und wir werden uns konkret unterhalten über drei Angelegenheiten. Einmal das Lesen des Koran, zweitens der Aufenthalt in einer Moschee und drittens das Ausrufen des Adhan. Zunächst einmal, was das Lesen des Koran al-Karim angeht, so gibt es darüber einige Überlieferungen, die teilweise auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zurückgehen und teilweise auf manche Sahaba. Und zwar heißt es in einer Überlieferung, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu einmal den Wudu vollzog und dann sagte er: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية. So habe ich den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم den Wudu durchführen sehen. Hiernach las er etwas aus dem Koran und sagte anschließend: Dies ist für jemanden, der nicht Junub ist. Was den Junub angeht, nein, auch nicht einmal eine einzige Eier. Und diese Überlieferung, zunächst einmal, sie ist an sich umstritten. Das heißt, manche Gelehrte sagen, sie sei authentisch, und andere sagen, sie sei schwach. Und die dritte Ansicht ist, dass dieser Hadith mawquf ist. Dass dieser Hadith mawquf ist. Das heißt, dass es hier nicht um die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt, im entscheidenden Satz, was den Junub angeht, dies ist für jemanden, der nicht Junub ist, was den Junub angeht, nein, auch nicht eine einzige Aya. Und wir haben verschiedene Fälle. Der erste Fall, wenn wir sagen, die Überlieferung ist authentisch, dann ist dieser Hadith, müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Entweder ist es eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Hadith marfu', dann ist es zweifellos ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Junub den Koran nicht lesen darf. Der zweite Fall ist, dass diese Aussage eine Aussage von Ali ibn Abi Talib ist, radiallahu ta'ala anhu. Auch in diesem Fall hätten wir ja eine Hujja, denn Ali ibn Abi Talib gehört zu den vier rechtgeleiteten Khulafa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns angehalten, an die Sunna von den vier rechtgeleiteten Kalifen zu halten. Der dritte Fall ist, wenn wir sagen, oder der zweite Fall besser gesagt ist, wenn wir sagen, dass der Hadith unauthentisch ist, denn in dieser Überlieferung gibt es eine Schwachstelle, und zwar heißt sie Abul Gharif, der Überlieferer nur von Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, als Vertrauensvoll als Thiqa eingestuft worden, was nicht bei allen Hadith, was bei den meisten Hadith-Gelehrten oder bei nicht bei allen Hadith-Gelehrten ausreicht. Insofern haben wir diese Überlieferung eine Schwachstelle, sodass wir mit dieser Überlieferung alleine nicht argumentieren können. In einer anderen Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es ebenfalls über Ali ibn Abi Talib, dass er sagte: Nichts hielt ihn vom Koran ab, außer der Janaba. Nichts hielt ihn vom Koran ab, außer der Janaba. Diese zweite Überlieferung über Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wie heißt es, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagte, sie ist mindestens Hassan. Sie ist mindestens Hassan und kann auch als Hujja verwendet werden. Und andere Ulama, möge Allah mit ihnen beim Herzen sein, sehen das nicht so. Deswegen ist diese Überlieferung auch umstritten, wenn wir das als Beweis anführen können. Was wir aber durchaus machen können, ist, diese beiden Hadithe miteinander zu vereinen. Das heißt, wir stärken das, worum es wirklich geht, mit dem anderen Hadith. Und das ist eine bekannte Sache aus der Hadith-Wissenschaft, dass wenn man zwei Überlieferungen hat, die sich beide gegenseitig stärken lassen, denn nicht immer lassen sich Überlieferungen gegenseitig stärken, dann können wir den entscheidenden Teil doch als Argument verwenden. Deswegen sagen wir, dass der Junub den Koran nicht lesen darf. Und für ihn ist es auch kein Problem, denn er kann ja einfach den Rusul vollziehen und dann kann er den Koran al-Karim lesen. Es ist kein Argument zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts aufwachte und immer Koran las vor dem Nachtgebet und dass er manchmal vielleicht Junub gewesen ist. Denn dass er sallallahu alaihi wasallam den Koran gelesen hat, die Ayat aus Surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard, wenn er nachts aufgewacht ist vor dem Nachtgebet, bedeutet nicht, dass er das in jeder Nacht gemacht hat, auch wenn er Junub gewesen ist. Und das ist eine allgemeine Aussage und Ausnahmen sind trotzdem zulässig. Der zweite Fall ein weiterer Unterfall dieses ersten Punktes ist, dass manche Gelehrte, aber sie stellen auch sogar die Mehrheit dar, sie haben diese Regelung über den Junub verallgemeinert auf jede Person, die im Zustand des großen Hadath ist. Sie haben also gesagt, wenn eine Person im Zustand des großen Hadath ist, wie zum Beispiel der Junub, über den es überliefert worden ist, darf er den Koran nicht lesen. Was bedeutet das? Das bedeutet konkret, dass dann auch damit zwei weitere Personengruppen beinhaltet sind. Einmal die Frau, die in ihrer Menstruation ist, und die zweite Person ist die Frau, die im Nifas ist, das heißt die Wöchnerin, die im Wochenbett ist. Das ist die Blutung, nachdem sie ein Kind geboren hat. Und aber die Überlieferungen, die wir gesehen haben, verweisen eindeutig auf den Junub und erwähnen die Ha'id und Nufasa, die Wöchnerin und die menstruierende Frau und die Wöchnerin, erwähnen sie nur in unauthentischen Überlieferungen. Der zweite Punkt ist der Aufenthalt in der Moschee. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. O die Erglaubt. Und diese Ayah müssen wir uns natürlich ein bisschen jetzt verinnerlichen, damit wir die Beweisführung daraus verstehen. O die Erglaubt. Nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Noch im Zustand der Unreinheit. Das heißt, noch im Zustand der Janaba, wenn du Junub bist. Im Arabischen, wala junuban. Also der Zustand der Unreinheit, gemeint ist die Janaba. Noch nähert euch im Zustand der Unreinheit. Es sei denn, ihr geht bloß vorbei. Bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt. Die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen verboten hat, sich zu beten, während er betrunken ist. Während er also nicht klar weiß, was er sagt. Und diese Ayah bekannterweise war abgesandt worden, bevor der Ayah über das Verbot des Alkoholtrinkens. Wie dem auch sei, sie trotzdem auch heute, darf man auch, wenn jemand heute noch Alkohol trinken würde, dürfte er sich nicht dem Gebet nähern. Das heißt, die Ayah an sich ist in dieser Hinsicht nicht aufgehoben, sondern aufgehoben ist sie hinsichtlich dessen, was man daraus verstehen kann. Man kann daraus verstehen, indirekt, dass das Alkoholtrinken erlaubt ist. Und das ergibt sich, wie gesagt, daraus, dass es eben herabgesandt worden ist in Surat al-Nisa, bevor die Ayah in Surat al-Ma'idah herabgesandt worden ist, über das Verbot des Alkoholtrinkens. Diese Ayah verbietet uns auch, dass wir uns dem Gebet nähern, während wir Junub sind. Und hier gibt es jetzt zwei Ansichten unter den Ulama, wie sie diese Ayah verstehen. Und dementsprechend gibt es auch zwei verschiedene Ansichten in Bezug auf den Aufenthalt eines Junub in der Moschee. Aus dieser Ayah haben manche Gelehrte verstanden, dass man, es geht um den arabischen Begriff Abiri Sabil. Der Begriff Abiri Sabil wie hier übersetzt worden ist, bedeutet, es sei denn, ihr geht vorbei. Es sei denn, ihr geht bloß vorbei. In der Moschee ist aber nicht die Moschee erwähnt worden. In der Moschee ist gesagt worden, ihr sollt euch nicht dem Gebet nähern. Und dann heißt es, es sei denn, ihr geht bloß vorbei. Deswegen ist die erste Ansicht und dann gelehrt, dass mit dem Gebet nicht das Gebet an sich gemeint ist, sondern die Stelle, an der man betet. Sprich, die Moschee. Geht also nicht in die Moschee, es sei denn, ihr müsst nur dran vorbeilaufen. Das heißt, in der Moschee durchlaufen, meine ich. Ihr müsst in der Moschee durchlaufen. Und nach dieser Ansicht würde es bedeuten, wenn jemand durch die Moschee laufen muss, um etwas zu holen, dann ist es ihm erlaubt, in die Moschee zu gehen, auch wenn er im Zustand der Janaba ist. Das ist die erste Auslegung unter den Gelehrten, rahimahumullah. Die zweite Auslegung ist, dass hier tatsächlich das Gebet gemeint ist. Nähert euch nicht dem Gebet, außer, und jetzt das Wort Abiri Sabir im Arabischen bedeutet auch Reisender. Bedeutet auch Reisender. Und gemeint ist, dass ein Reisender sich dem Gebet im Zustand der Janaba nähern darf. Warum? Weil der Reisende in der Regel, das ist das, was damit impliziert wird, wenig Wasser hat. Und wenn jemand wenig Wasser hat oder gar kein Wasser hat, entweder hat er kein Wasser oder hat wenig Wasser, aber er braucht dieses Wasser zum Trinken oder für sein Reittier oder ähnliches, dann in diesem Fall, er darf beten, auch im Zustand der Janaba, auch wenn er kein Wudu bzw. kein Ghusl gemacht hat. Das ist die zweite Auslegung unter den Gelehrten. Und die Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagte, dass die stärkere Ansicht die erste ist. Und zwar, dass man nicht die Moschee betreten darf und auch nicht durchqueren darf, es sei denn, wie gesagt, man hat kein Wasser. Es sei denn, man hat kein Wasser. Dann dürfte man durch die Moschee, wenn man das braucht. Und der Grund hierfür ist, denn im weiteren Verlauf der Ayah sagte Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Und das subhanallah weist darauf hin, dass die Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, niemals gesagt haben, eine Ansicht ist stärker oder richtiger. Es sei denn, es gibt etwas, was auch wirklich darauf hinweist. Und in diesem Fall weist der weitere Verlauf der Ayah darauf hin. Denn Allah azza wa jalla sagte, وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Wenn ihr aber krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu. Das heißt, macht Tayammum. Und warum hat er gesagt, dass dieser Weiterverlauf der Weiterverlauf der Ayah ein Beweis ist? Weil, wenn wir den Begriff Abiri Sabil als Reisenden interpretieren, der kein Wasser hat, dann hätten wir hier in dieser Ayah eine Wiederholung. Und normalerweise, wenn in einer einzigen Ayah verschiedene Begriffe verwendet werden, dann weisen sie auch auf verschiedene Sachen hin und nicht auf die gleiche Sache. Und das wäre doppelt gemoppelt, wie man auf Deutsch sagt. Und deswegen ist es der Sprachgewandtheit oder der Redegewandtheit oder der arabischen Sprache, Hochsprache angebrachter zu sagen, dass der erste Teil der Ayah von einem Fall spricht und der zweite Teil der Ayah von einem anderen Teil spricht. Diese Sache gilt aber nicht nur für den Junub, sondern gilt allgemein für jeden, der sich im Zustand der großen Unreinheit, des großen Hadath befindet. Und der Beweis dafür ist, dass auch die menstruierende Frau angesprochen ist. Denn Allah, denn im Hadith heißt es von Aisha radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir einmal, gib mir den Teppich aus der Moschee. Ihr wisst, das Zimmer von Aisha radiallahu ta'ala anha, wenn sie die Tür geöffnet hat und hinausgegangen ist, war sie schon in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, das war direkt an der Moschee. Und deswegen, also als der Prophet dann zu ihr sagte, gib mir den Teppich aus der Moschee, dann sagte sie, ich habe aber meine Menstruation, ich bin der, während der Menstruation. Und dann sagte der Prophet, deine Menstruation ist doch nicht in deiner Hand. Deine Menstruation ist doch nicht in deiner Hand. Und hier hat er, sallallahu alaihi wasallam, erstens hat er gesagt, hol den Teppich aus der Moschee. Dann hat sie gesagt, aber ich habe doch meine Tage. Und das bedeutet, sie wusste schon vorher, weil es bekannt ist, dass eine menstruierende Frau die Moschee nicht betreten darf. Weil der Teppich war in der Moschee. Und dann sagte er, aber deine Menstruation ist noch nicht in deiner Hand. Das heißt, du kannst ruhig deine Hand rausstrecken, den Teppich holen und mir geben. Und das bedeutet nicht, dass du dadurch die Moschee betreten hast. Und das weist darauf hin, dass wenn man die Moschee nur teilweise betritt und nicht mit vollem Umfang, dass man die Moschee nicht betreten hat in diesem Fall. Deswegen, wenn eine Frau also ihre Menstruation hat, darf sie nicht die Häuser Allah subhanahu wa ta'ala betreten. Und sie rechnet sich den Lohn bei Allah azawajal an. Also sie sagt sich, wenn ich Tahir wäre, dann würde ich zur Moschee gehen und dort beten, dann würde ich dem Unterricht beiwohnen und so weiter und so fort. Aber der Ort, an dem das Salah verrichtet wird, dieser Ort, an dem darf sie sich auf keinen Fall aufhalten, wie dieser Hadith eindeutig besagt. Die dritte Angelegenheit ist das Ausrufen des Adhan. Hier ist die richtigere Ansicht, dass man als Junub den Adhan ausrufen darf. Allerdings ist es makruh. Denn es ist makruh, dass man Allah subhanahu wa ta'ala im Zustand des kleinen oder großen Hadath gedenkt. Und deswegen, als einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam begrüßt worden ist, hat er den Gruß nicht erwidert, bis er sich gereinigt hat. Nach der Reinigung hat er dann auch seine Entschuldigung vorgebracht und gesagt, ich wollte nicht Allahs in einem unreinen Zustand gedenken. Das war sogar der kleine Hadath. Und ihr wisst, wenn man den großen Hadath hat, man auch natürlich den kleinen Hadath. Also alles, was ein großer Muhdith nicht darf, darf auch ein kleiner Muhdith nicht, aber nicht umgekehrt. Deswegen, diese Sache wird an dieser Stelle erwähnt, weil manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, diese Sache gesagt haben. Allerdings bedeutet das nicht, in manchen Moscheen wird der Adhan innerhalb der Moschee ausgerufen, beziehungsweise der Muadhin steht in der Moschee. Und wenn er Junub ist, natürlich darf er nicht in die Moschee gehen. Das ist eine andere Thematik. Nachdem wir nun wissen, wann wir den Rusul zu vollziehen haben, möchten wir auch wissen, oder stellen wir uns die Frage, gibt es auch Situationen, in denen ich als Muslim noch mehr Belohnung erlangen darf? Weil diese Pflichtfälle, jeder von uns hält sich da. Aber ich möchte jetzt als Muslim mehr Belohnung erhalten. Gibt es Fälle, in denen man den Rusul vollziehen darf? Warum darf? Weil es ein Gottesdienst ist. Allah Azza wa Jal muss uns diesen Gottesdienst erst einmal erlauben, damit es zu einer Sunnah in einem bestimmten Fall wird. Und die Antwort lautet ja. Und zwar möchten wir uns hier über drei Situationen unterhalten, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch andere Fälle, aber das sind ein paar Fälle, zu denen man den Rusul gemäß der Sunna inshallah vollziehen darf. Erstens am Freitag, zweitens nach der Totenwaschung und drittens nach Ohnmacht. Erstens einmal, am Freitag ist der Rusul nach manchen Ulama sogar wajib, sogar verpflichtend. Und unabhängig davon, die meisten Gelehrten sagen, dass der Rusul am Freitag eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist und man dafür belohnt wird und dass man diese Sunna auf keinen Fall unterlassen sollte. Und wenn wir schon über den Freitag sprechen, wir werden darüber ausführlicher, inshallah, über den Rusul am Freitag im Kapitel über das Freitagsgebet sprechen. Da werden wir über Kitab al-Salah sprechen und davon über das Jum'a-Gebet. Da werden wir darüber über Sunnah-Handlungen sprechen und besonders über auch den Rusul am Freitag. Hier sei das am Rande erwähnt. Und was für den wöchentlichen Eid-Tag gilt, nämlich den Freitag, gilt erst recht hinsichtlich des jährlichen Eid-Tages oder hinsichtlich der jährlichen Eid-Tage, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. An ihnen ist es mustahab, dass man den Ghusl vollzieht. Hier sehen wir, ich habe gesagt mustahab. Warum? Weil wir kennen keine konkrete Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er es so gemacht hat. Aber diese Sache beruht sich auf einen Qiyas Aula. Also wenn das für, das heißt ein Qiyas, wenn das für das eine gilt, dann gilt das für das andere erst recht. Das heißt, wenn es für den wöchentlichen Eid gilt, dann erst recht für das jährliche Eid. Denn der Sinn des wöchentlichen Ghusl am Freitag ist zweifellos, dass man an diesem Eid-Tag mit sauberen Kleidern und mit sauberen, also mit gutem Geruch zur Moschee erscheinen soll. Man soll sich parfümieren, weil man zu einer Gruppe von Menschen kommt. Und das ist beim Eid-Tag erst recht der Fall. Und deswegen, wenn wir zum Eid-Gebet kommen, ist es mustahab. Weil wir eben keine konkrete Überlegung haben, wir nicht gesagt Sunnah, haben wir gesagt, es ist mustahab. Und wenn man den Qiyas Aula anwendet, dann muss er nicht, dann müssen diese beiden Gottesdienste nicht in jeglicher Hinsicht miteinander übereinstimmen. Das heißt, die Form stimmt hier überein, an beiden Tagen machen wir Ghusl, aber nicht hinsichtlich des Hukum. Im ersten Hukum haben wir gesagt, es ist eine Sunnah, manche sagen sogar Wajib, und im zweiten Fall sagen wir, es ist Mustahab. Wallahu a'lam. Der zweite Fall ist nach der Totenwaschung. Nach der Totenwaschung ist ebenfalls gemäß der Mehrheit der Ulama eine Sunnah, dass man den Ghusl vollzieht, nachdem man also einen Verstorbenen gewaschen hat. Und der dritte Fall ist nach der Ohnmacht. Nach der Ohnmacht ist sogar die richtigere Ansicht, inshallah ta'ala, dass man verpflichtet ist, den Ghusl zu vollziehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gegen Ende seines Lebens mehrmals in Ohnmacht gefallen ist und er lag, wie gesagt, im Sterben, alaihi salatu wasalam, und trotzdem ist er jedes Mal, wenn er aufgewacht ist, ist er aufgestanden und hat den Ghusl vollzogen. Und dann ist er wieder in Ohnmacht gefallen und so weiter. Und das hat er zwei oder hat er dreimal hintereinander gemacht, alaihi salatu wasalam. Wenn das nicht in diesem Zustand eine Pflicht wäre, dann sicherlich wäre das eine Situation gewesen, in der man freiwillige Handlungen aufgrund des Schmerzes unterlässt. Und das heißt es, das gilt auch für geistige Abwesenheit durch zum Beispiel Vollnarkosen oder ähnliches. Auch da ist die gleiche Illa, man ist im Zustand der, man ist vollkommen geistig abwesend, man ist wie ohnmächtig, unvergleichbar oder nicht, ist nicht das gleiche wie Schlaf. Bei Schlaf, man kann jemanden wecken, bei Ohnmacht und solchen Dingen, bei Betrunkenheit, wenn man also vollkommen den Geist, wenn es nicht mehr im Besitz seiner geistigen Kräfte ist, dann muss man auch den Ghusl vollziehen. Nachdem wir nun erfahren haben, wann es Sunnah ist, den Ghusl zu vollziehen, möchten wir auch wissen, gibt es bestimmte Sachen, die man macht, während man Junub ist? Gibt es bestimmte Handlungen, die Sunnah sind, während man Junub ist? Darüber möchten wir uns auch unterhalten. Es gibt bestimmte Dinge, die man macht, während man im Zustand der Janaba ist. Zunächst einmal ist es Sunnah für jemanden, der Junub ist, seine Geschlechtsteile zu waschen. Das gemeint ist also unabhängig vom Ghusl. Wenn er Ghusl macht, sowieso erwischt sich. Aber gemeint ist, wenn er Junub ist und er möchte jetzt nicht gleich den Ghusl vollziehen, trotzdem ist es Sunnah, dass er seine Geschlechtsteile wäscht. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam einmal erwähnte, dass er manchmal nachts Junub wird. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, vollziehe den Wudu, wasche dein Glied und leg dich dann schlafen. Vollziehe den Wudu, wasche dein Glied und lege dich dann wieder schlafen. Aus diesem Hadith können wir also auch eine zweite Sunnah entnehmen, und zwar, dass man den Wudu vollzieht. Die zweite Angelegenheit ist der Wudu vor dem Essen. Und so berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, sie sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idha kana junuban fa'arada an ya'kul au yanam, tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam pflegte, wenn er junub war und essen oder schlafen wollte, die Waschung für das Salah durchzuführen. Diese Sache gilt nur für den Junub, gilt nicht für die Wöchnerin und gilt auch nicht für die menstruierende Frau, weil es diesbezüglich überliefert worden ist. Und auch gilt diese Überlieferung nur für das Essen und gilt nicht nur für das Trinken, gilt nicht für das Trinken, denn auch so ist es überliefert worden. Das gleiche ist eine Sunna, bevor man schlafen geht, allgemein. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam konkret darüber gefragt worden ist von Umar ibn Khattab. Er sagt, ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Das heißt, darf man sich schlafen legen, wenn man junub ist? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'am, idha tawadda'a falyarqud wa huwa junub. Idha tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Ja, wenn man den Wudu vollzogen hat, darf man sich schlafen legen, auch wenn man junub ist. Die offensichtliche Bedeutung dieser dieses Hadithes ist, dass man sich schlafen legen darf im Zustand der Janaba, wenn man den Wudu vollzogen hat. Jetzt machen wir die umgekehrte Schlussfolgerung. Das bedeutet, wenn jemand den Wudu als Junub nicht vollzogen hat, darf er sich nicht schlafen legen. Und diese gilt gemäß der Mehrheit der Ulama in diesem Fall nicht, aufgrund einer weiteren Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wir gleich vorlesen werden. Es geht nur darum, dass man sieht, wie wichtig es ist, dass man nicht einen einzigen Hadith betrachtet, wenn man über Allahs Religion spricht, weil dann kann es passieren, dass man andere Hadithe außer Acht lässt, die einen großen Einfluss haben auf die Thematik, die man gerade behandelt. Und zwar gibt es dafür mindestens zwei Beweise. Einmal einen allgemeinen Beweis. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal vom Abort kam, worauf, also von sein Geschäft verrichtet, woraufhin man ihm Essen brachte. Sie sagten dann zu ihm, sollen wir dir nicht Wasser für den Wudu bringen? Also, weil er hat sein Wudu sicherlich verloren, dadurch, dass er auf der Toilette gewesen ist. Und dann hat man ihn gefragt, sollen wir dir nicht Wasser auch für den Wudu, dass du Wudu gleich verrichtest? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama umirtu bil Wudu idha qumtu ila salah. Mir ist der Wudu nur dann aufgetragen worden, wenn ich mich zum Salah aufstellen will. Mir ist der Wudu nur dann aufgetragen worden, wenn ich mich zum Salah aufstellen will. Dieser Hadith ist wichtig, denn es gibt andere Überlieferungen, die den Anschein erwecken, dass man den Wudu vollziehen muss, wenn man den Wudu verloren hat. Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, sinngemäß, wenn man sein Wudu durch Wind oder Urin oder ähnliches verloren hat, dann soll man den Wudu, wenn man Wind gelassen hat oder uriniert hat oder ähnliches, dann soll man den Wudu vollziehen. Und das, wenn man das wortwörtlich nimmt, bedeutet es, jedes Mal, wenn du auf Toilette gewesen bist, vollziehst du danach den Wudu. Das ist natürlich besser und vollkommener und strebenswert, aber es ist nicht verpflichtend. Und verpflichtend ist es nicht aufgrund dieses Beweises. Und deswegen verstehen wir den anderen Hadith und müssen wir ihn auch dementsprechend übersetzen und sagen, wenn jemand den Wudu verloren hat durch Urin oder ähnliches, dann darf er oder dann sollte er oder dann muss er den Wudu vollziehen, in Klammern, sofern er etwas machen möchte, wofür er den Wudu braucht. Ebenso berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha konkret diesen Fall. Und das zeigt uns eine sehr schöne Regel, und zwar, dass man nach den allgemeinen Hadithen handelt, bis es einen Beweis gibt, dass diese allgemeine Bedeutung des Hadithes nicht gemeint ist. Was will ich damit sagen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns in diesem Hadith mitgeteilt, Mir ist der Wudu nur aufgetragen worden, wenn ich mich zum Gebet aufstellen möchte. Innama umirtu bil Wudu idha qumtu ila salah. Wunderbar. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich jede Überlieferung, wo es heißt, man muss den Wudu vollziehen, wenn man sein Wudu verloren hat und ähnliches, dass diese Überlieferung gemeint ist damit, mit ihnen gemeint ist, wenn man beten will. Ansonsten, man kann auch im Zustand der Janaba bleiben oder im Zustand des Hadath, groß oder klein, bleiben. Und jetzt, subhanallah, bestätigt uns diese allgemeine Regel, obwohl wir keinen konkreten Beweis jetzt haben für die Sache mit der Janaba, haben wir nicht. Okay, wir haben jetzt noch keinen konkreten Beweis dafür. Wir haben jetzt über Wudu gesprochen, richtig? Wir haben jetzt keinen konkreten Beweis dafür, dass es auch für den Zustand des Junub gilt. Und jetzt finden wir tatsächlich eine Überlieferung darüber. Und zwar berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, pflegte, in Klammern manchmal, zu schlafen, während er Junub war, ohne Wasser zu berühren. Ohne Wasser zu berühren. Also hat er, wissen wir auch, dass die Anordnung mit dem sich reinigen, der Geschlechtszeile und so, dass es eine Sunna ist, dass es strebenswert ist, dass man das machen soll, aber man sündigt nicht, wenn man diese Sache nicht gemacht hat. Und der letzte Fall, den wir uns anschauen möchten, ist, wenn man im Zustand der Janaba ist, aufgrund von Geschlechtsverkehr, und man möchte ein weiteres Mal zu seiner Ehefrau eingehen, dann ebenfalls ist es eine Sunnah, dass man den Wudu vollzieht. So sagte Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand zu seiner Frau eingegangen ist und hiernach noch einmal zu ihr eingehen will, so soll er den Wudu vollziehen. In einer weiteren Version heißt es, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ, so wird er dadurch aktiver. Und deswegen ist es eine Sunnah, dass man dazwischen den Wudu vollzieht. Nachdem wir nun wissen, weswegen man den Wudu, den Ghusl vollziehen muss, und gerade ging es um den Wudu, natürlich, wie wir gesagt haben, warum? Weil es eine Sunnah des Junub ist. Nachdem wir aber nun wissen, dass wir, wann wir den Ghusl vollziehen müssen, wann wir den Ghusl vollziehen sollen und so weiter, stellt sich die Frage, wie wird der Ghusl an sich durchgeführt. Wenn wir über den Ghusl und die Art und Weise der Durchführung sprechen, das ist heute unser letztes Thema, es ist fast unser letztes Thema, ist die Frage, es gibt zwei Arten, den Ghusl durchzuführen, grundsätzlich. Einmal die vollkommene Version, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und einmal die abgespeckte Version. Und wir möchten inshallah mit der abgespeckten Version beginnen. Der Ghusl in der abgespeckten Version, damit ist gemeint, also mit der minimalen Art des Ghusl ist gemeint, das, was jetzt gesagt wird, muss gemacht werden. Wenn du das weglässt, dann ist dein Ghusl fasid, also ungültig, nicht sahih. Und zwar gibt es für den Ghusl genau zwei entscheidende Angelegenheiten. Es gibt eine Bedingung und eine Säule, ein Rücken. Die Bedingung ist die Niyya, die Absicht. Und die Säule, das heißt daraus, woraus der Ghusl besteht, ist, dass man den Ghusl genau, dass man seinen gesamten Körper einmal wäscht. Dass das Wasser an den gesamten Körper einmal gelangt. Wenn man das gemacht hat, das heißt, man hat die Absicht gefasst, den Ghusl zu vollziehen, entweder diese Ibadah Ghusl, oder man hat die Absicht gemacht im Herzen, yani, dass man, die Absicht ist immer im Herzen, also wenn man redet von der Absicht, dann hat man eine Handlung des Herzens. Oder man hat beabsichtigt, den großen Hadath zu entfernen. Wie dem auch sei, es reicht einfach, die Niyya zu haben, Ghusl zu machen. Im Gegensatz zu einer Person, die zum Beispiel schwimmen gegangen ist, als sie Junub war, im See oder im Fluss oder im Meer oder sich geduscht hat. Und hinterher ist ihr eingefallen, ich war ja Junub. Und sie hat nicht das Recht zu sagen, ich habe ja mich schon geduscht, ich habe ja schon Wasser überall an meinen Körper gelangen lassen und deswegen bin ich schon Tahir. Das gilt nicht. Warum? Weil sie die Absicht dazu nicht gehabt hat. Deswegen muss die Absicht vorher haben und dann muss das Wasser an den gesamten äußeren Körper gelangen. Wenn man das gemacht hat, ist man Tahir. Wenn man das gemacht hat, ist man Tahir und man darf ein Gebet verrichten und man darf die Moschee betreten. Man darf alles machen, was man vorher als Muhdith Hadath an Akbar, das heißt als Muhdith im großen Zustand des Hadath, nicht machen durfte. Die vollkommene Art des Ghusl wurde uns in den beiden Sahih-Werken überliefert und dann auch in anderen Hadith-Werken natürlich. Aber es gibt zwei berühmte Hadithe diesbezüglich. Ein Hadith ist überliefert von Aisha radiallahu anha und der andere Hadith ist überliefert worden von der eine Hadith ist überliefert worden von Aisha radiallahu ta'ala anha und der andere Hadith ist überliefert worden von Maimuna radiallahu ta'ala anha. Diese beiden Überlieferungen sind die entscheidenden Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er den Rusul im Zustand der Janabe verrichtet hat. Deswegen die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, wie Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah in seinem Buch, in seiner Zusammenstellung der Hadithe in Bulugh al-Maram oder Abdul Ghani al-Maqdisi in Umdat al-Ahkam, wo sie die Hadithe, die entscheidenden Hadithe zusammengetragen haben. Sie erwähnen besonders diese beiden Hadithe von Aisha und von Maimuna, weil sie natürlich uns den Rusul des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die vollkommene Art und Weise berichtet haben. Wir möchten uns vielleicht, bevor wir mit dem eigentlichen Hadith beginnen, eigentlich Thematik erklären, möchten wir uns den Hadith durchlesen. Und zwar berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha. Ist da kein Ton jetzt oder ist Ton da? Jetzt gibt es Ton. Tayyib, khair, inshallah. Wenn es manchmal technische Störungen gibt, ist kein Problem, weil die Geschwister, wir nehmen das auf und dann kann man das im Nachhinein nochmal anhören. Aber ich habe keinen Einfluss auf die Technik. Ich kann nur verweisen, es gibt auf durus.de gibt es Livestream. Und wenn man dort vielleicht hört, ist vielleicht dort die Qualität vorübergehend besser. Tayyib. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, sagt, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl aufgrund von Janaba durchführen wollte, begann er damit, Wasser mit der rechten Hand in die linke zu schütten. Dann wusch er sich sein Geschlechtsteil. Dann vollzog er den Wudu wie für das Salah. Hiernach tauchte er seine beiden Hände in den Behälter und fuhr dann mit seinen Fingern durch die Haare. Wenn er das Gefühl hatte, dass das Wasser schon die Kopfhaut erreicht hatte, oder er die Kopfhaut gereinigt hatte, goss er dreimal Wasser auf seinen Kopf. Wenn dann noch etwas übrig geblieben ist, kippte er es auch über sich. Das ist die Überlieferung von Aisha radiallahu ta'ala. Sie besteht nach dieser Version konkret aus zwei Dingen, einmal den Wudu und dann die Tatsache, dass er den gesamten Körper wäscht. Das sind die zwei wesentlichen. Ansonsten hat er natürlich vorher auch seine Hände gewaschen und sein Geschlechtsteil gewaschen und so weiter. Die zweite Überlieferung ist die von Maimuna radiallahu anha. Sie sagte: Ich habe dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Wasser vorbereitet, damit er den Rusul aufgrund von Janaba durchführen kann. Ich neigte das Gefäß so, dass Wasser auf seine rechte Hand floss. Er wusch sie zwei oder dreimal. Dann goss er etwas auf sein Geschlecht und wusch es mit seiner linken Hand. Dann schlug er mit seiner Hand auf den Boden und wusch sie. Danach spülte er Mund und Nase. Dann wusch er sein Gesicht und seine beiden Hände und kippte Wasser auf seinen Kopf und seinen gesamten Körper. Dann ging er etwas beiseite und wusch seine beiden Füße. Als ich ihm dann ein Handtuch geben wollte, nahm er es nicht und schüttelte das Wasser von seinem Körper. Das ist die zweite Version, die von Maimuna radiallahu ta'ala anha, in der auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam offensichtlich mit dem Wudu begann und ihn aber nicht vollendete, dann mit seinem Kopf weitermacht, ihn waschte, den Wusch, und dann am Ende seine beiden Füße gewaschen hat. Zunächst einmal, wenn es um die vollkommene Art des Wudu geht, ist natürlich wieder die Niyyah entscheidend. Dass man die Absicht also fasst, den Ghusl zu vollziehen. Denn die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass es eine Bedingung ist für die Gültigkeit des Ghusl. Danach stellt sich die Frage, sollen wir in diesem Fall, genauso wie wir beim Wudu, genauso wie gesagt haben, dass beim Wudu ist eine Sunna ist, Bismillah zu sagen, sollen wir auch hier beim Ghusl Bismillah sagen? Die Antwort lautet, dass wir kennen keinen konkreten Beweis, dass man beim Ghusl Bismillah sagt. Und wenn das den einen oder anderen wundert, dass wir dann sagen, wir sagen es nicht, wir sagen Subhanallah, wir machen die Ibadah genauso, wie es über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und in diesen konkreten, detaillierten Beschreibungen des Ghusl von Maimuna und von Aisha radiallahu ta'ala anhuma, findet die Basmala keine Erwähnung. Und wenn die Basmala keine Erwähnung findet, haben wir nicht das Recht zu sagen, wir fügen sie durch Qiyas hinzu. Denn manche Gelehrte haben gesagt, genauso wie man beim Wudu Bismillah sagt, sagt man auch beim Ghusl Bismillah erst recht, denn der Ghusl beinhaltet den Wudu. Denn der Ghusl beinhaltet den Wudu. Und wir sagen, diese Art von Qiyas nennt man Fasidul I'tibar. Fasidul I'tibar ist eine Möglichkeit, einen Qiyas anzugreifen. Eine Möglichkeit, einen Qiyas anzugreifen, ist, dass man schaut, gibt es einen Hadith, der diesem Qiyas widerspricht? Und die Antwort lautet in diesem Fall ja. Denn wir haben eine konkrete Überlieferung über den Ghusl des Propheten sallallahu alaihi wasallam in detaillierter Form. Und in dieser detaillierten Form kommt die Basmala nicht vor. Und das bedeutet, dass er sie auch nicht gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er sie nicht gesagt hat, dann wäre dieser Qiyas ein Widerspruch zu diesem Nass. Und wenn es ein Widerspruch ist zu diesem Nass, dann ist dieser Qiyas, nennt man ihn per Definition, nennt man den Qiyas, den Nass widerspricht, Fasid al-I'tibar. Mit anderen Worten, er ist ungültig und keine Hujja. Danach wäscht man, nachdem man die Absicht gefasst hat, wäscht man seine Hände bis zum Handgelenk. Die Hände bis zum Handgelenk wäscht man nach der vollkommenen Art insgesamt dreimal. Das ist der erste Fall. Im ersten Mal wäscht man seine, also in drei Fällen wäscht man sie dreimal. Im ersten Fall, bevor man also mit dem eigentlichen Ghusl beginnt. Und die Weisheit, die dahinter steht, ist offensichtlich, denn man wird jetzt den gesamten Körper damit waschen und das Wasser mit diesen Händen transportieren, und dafür sollten sie sauber sein. Deswegen wäscht man sich am Anfang. Als zweites wäscht man, dann als nächsten Schritt wäscht man sich seine Genitalien mit seiner linken Hand. Und danach wäscht man sich seine Hände ein zweites Mal. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann mit seiner Hand auf dem Boden gerieben, oder an einer Wand gerieben, um sie vollkommen zu reinigen. Und deswegen, manche Gelehrte sehen das als eine reine Ibadah, deswegen sagen sie, dass man das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachmacht, auch wenn man Seife hat und ähnliches. Und andere sehen das als eine Form der Reinigung und sagen, wenn man heutzutage Seife verwendet, dann ersetzt das dieses Reiben an dem Boden oder an der Wand. Als nächstes vollzieht man nach manchen Gelehrten den Wudu, denn sie berufen sich auf die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die wir gerade eben vorgelesen haben. Das ist eine Version der Überlieferungen, der Hadith, die Aisha über den Ghusl überliefert hat. Die zweite Ansicht, und das ist die richtigere Ansicht, ist, dass man nicht wirklich einen Rusul, dass man nicht wirklich einen Wudu vollzieht, sondern dass man in Wirklichkeit mit den Körperteilen beginnt zu waschen beim Rusul, die man, wie heißt es, normalerweise für den Wudu wäscht. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte seinen gesamten Körper waschen, aber aufgrund der erhöhten Stellung der Körperteile, die man wäscht beim Wudu, hat er mit diesen Körperteilen begonnen. Und was darauf hinweist, ist eben dieser zweite Hadith von Maimunah radiallahu ta'ala anha. Denn in diesem Hadith zeigt sie uns, er begann alayhi salatu wassalam mit den Händen und mit der Madmada und mit dem Istinshaq, das heißt dem Ausspülen des Mundes, Ausspülen der Nase und dem Waschen des Gesichtes und Waschen der Hände. Und danach erwähnte sie, dass er sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gewaschen hat und nicht mehr gestrichen hat. Deswegen ist eine von zwei Ansichten der Ulama, dass man an dieser Stelle nicht mehr streicht den Kopf, sondern wäscht. Und deswegen zeigt es hier deutlich, wenn es ein kompletter Wudu gewesen wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen feuchten Händen über den Kopf gestrichen und danach seine Füße gewaschen. Aber er hat sallallahu alaihi wasallam Hadith und Maimuna erst einmal seinen Kopf gewaschen und hat den Kopf offensichtlich nicht gestrichen. Und dann hat er seinen gesamten Körper gewaschen und dann hat er erst hinterher seine beiden Füße gewaschen. Nach dieser Version von Maimuna radiallahu ta'ala an. Und deswegen, und was auch darauf hinweist, ist die Aussage des Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte im Hadith Atiyah, als seine eigene Tochter Zainab radiallahu ta'ala anha gewaschen worden ist, als sie gestorben ist, sagte er zu ihnen, als sie seine Tochter wuschen, beginnt mit ihrer rechten Seite und mit den Stellen, die beim Wudu gewaschen werden. Beginnt mit der rechten Seite und mit den Stellen, und das ist ein Rusul. Und das ist ein kompletter Rüssel, wie der Rüssel des Lebendigen. Er sagt, beginnt mit den Stellen, die beim Wudu gewaschen werden. Deswegen, man beginnt mit diesen Stellen, nicht weil man einen wirklichen Wudu vollzieht, sondern weil man mit diesen Stellen zu beginnen hat, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aus der Definition, die wir gesagt haben, ergibt sich, dass das Auswaschen des Mundes und der Nase beim Rüssel nicht verpflichtend ist. Und das ist auch inshallah ta'ala die richtigere Ansicht, nachdem wir zuvor gesagt und gelehrt hatten, dass man auch Mund und Nase ausspülen muss. Aber es bleibt natürlich eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und die Begründung war zuvor, dass Mund und Nase zum äußeren Teil des Körpers gehören, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, fattaharu, das reinigt euch. Und darunter versteht man die Reinigung des äußerlichen, dessen Teil des Körpers, das nicht zum Inneren gehört. Denn den Teil können wir tatsächlich waschen. Und was dafür spricht, dass Mund und Nase zum äußeren Teil des Körpers gehören, ist, dass wenn der Fastende Wasser in seinen Mund oder in seine Nase nimmt, ist sein Fasten nicht gebrochen. Also gehört es nicht mehr zum Körperinneren. Denn wenn es zum Körperinneren gehören würde, dann wäre sein Fasten gebrochen. Diese logische Beweislage ist verständlich und ist auch gültig. Allerdings haben wir einen Hadith von Salama radiallahu ta'ala anha, in der sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, sinngemäß, ob sie ihre Haare, ihre geflochteten oder zusammengebundenen Haare öffnen muss, wenn sie Junub ist und den Rüssel vollziehen will. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, innama yakfiki. Und das ist interessant, weil dieser Hadith ist der Beweis für diese Angelegenheit. Er sagt, innama yakfik an tahthi alayhi thalatha hathayatin min ma' thumma tafidi ala sa'iri jasadiki fa'idha anti qad tahurti. Es genügt, wenn du drei Hände voll Wasser darüber schüttest, also über deine geflochtenen Haare. Danach gießt du Wasser auf deinen gesamten Körper, dann bist du wieder Tahir. Dann bist du wieder Tahir. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, du musst den Mund und die Nase ausspülen musst. Und das hätte sie auch darunter nicht ohne weiteres verstehen können. Und deswegen ist diese Überlieferung der logischen Beweisführung, die wir vorher geredet haben, vorzuziehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wenn wir mit den Körperteilen des Wudu beginnen, nach der einen Ansicht würden wir einen kompletten Wudu vollziehen. Wir haben aber gesehen, dass im Hadith von Maimuna radiallahu anha, sie erwähnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Füße erst ganz am Ende gewaschen hat. Das würde dieser Tatsache widersprechen. Deswegen stellt sich die Frage, soll man die Füße gemäß dem Hadith von Maimuna waschen, direkt bevor man den gesamten Körper wäscht, oder soll man, das wäre die offensichtliche Bedeutung des Hadith von Aisha, oder soll man die Füße, das Waschen der Füße hinausschieben, nicht nachdem man den gesamten Körper gewaschen hat, wie im Hadith von Maimuna, radiallahu ta'ala anha. Und der Hadith von Maimuna beinhaltet, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein, eine Information, die darauf hinweist, dass man erst einmal seine Füße waschen sollte, sollte es keinen anderen Grund dafür geben. Denn erstens sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beginnt mit der rechten Seite und mit den Stellen, die man beim Wudu wäscht. Und dazu gehören die Füße. Die Füße gehören zum Wudu. Das heißt, die Aussage ist deutlich. Und diese deutliche Aussage ist deutlicher als seine Handlung, sallallahu alaihi wasallam, denn die Handlung, es kann sein, dass er aus einem bestimmten Grund seine Füße erst später gewaschen hat. Und die Aussage ist aber eindeutig. Die Aussage, er sagt, macht einen, die Aussage von ihm, sagt er, beginnt erstmal mit den Körperteilen beim Wudu. Was hätten die Frauen damals anders verstehen können, als sie seine Tochter gewaschen haben, als dass sie einen kompletten Wudu erstmal vollziehen? Und die zweite Sache ist, der Hinweis, der sich in diesem Hadith befindet, ist die Aussage des Propheten, oder ist die Aussage von Maimuna, radiallahu ta'ala anha, dass er sich, sagte sie, fatanaha, das heißt, nachdem er fertig war, bewegte er sich einen Schritt zur Seite und wusch sich dann seine Füße. Und die Tatsache, dass er sich zur Seite bewegt hat, bedeutet, dass irgendetwas an der Stelle war, dass er dort nicht seine Füße waschen wollte. Und jeder, der Wudu macht, yani auf einer, an bestimmten Stellen, wo er, wenn er nasse Füße hat, wieder dreckig wird, weiß, dass es nur Sinn macht, die Füße am Ende zu waschen, nachdem er sie, und dass er, wenn er sie gewaschen hat, gleich danach seine Schuhe anzieht oder sich auf etwas stellt, wo seine Füße nicht danach noch halt dreckig werden. Deswegen stell dir vor, du wäschst am Ende deine Füße und danach ziehst du dann deine Schuhe an. Ja? Und deswegen dieser Hadith, die Tatsache, dass er sich zur Seite bewegt hat, ist ein starker Indiz dafür, dass er das nur gemacht hat aufgrund der Stelle, auf der er sich befand und nicht, weil es grundsätzlich Sunna ist, seine Füße erst am Ende zu waschen. Wie dem auch sei, wer davon überzeugt ist, handelt danach, und wer von der anderen Ansicht überzeugt ist, handelt nach der anderen Ansicht, und beides stimmt mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überein, und beides ist korrekt, und der Rusul ist in beiden Hinsichten sahih. Nachdem man den Wudu vollzogen hat oder begonnen hat und zum Kopf gelangt ist, denn der Hadith von Maimuna weist darauf hin, man beginnt mit den Körperteilen des Wudu, sobald man aber zum Kopf gelangt, streicht man nicht über ihn, sondern wäscht diesen Kopf. Das heißt, man macht ihn so nass, dass eben der gesamte Kopf, die Kopfhaut nass geworden ist. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl aufgrund von Janabe vollziehen wollte, verlangte er nach einem Behälter. Er schöpfte mit seinen beiden Händen Wasser. Er begann mit seiner rechten Körperhälfte und dann die linke. Dann nahm er mit seinen beiden Händen Wasser und kippte es auf seinen Kopf. Und danach hat er sallallahu alaihi wasallam, nachdem er so seinen Kopf, die Kopfhaut nass gemacht hat, hat er sallallahu alaihi wasallam seine rechte Körperhälfte einmal gewaschen und danach seine linke Körperhälfte einmal gewaschen. Wenn man beim Wudu und danach am Ende, wie gesagt, entweder wäscht man sich die Füße oder man hat sie schon vorher gewaschen. Wenn man beim Wudu Seife verwendet, hat das auf die Gültigkeit des Ghusl keinen Einfluss, sofern man eine gesamte Spülung macht mit Tahurwasser. Das heißt, sofern man zum Beispiel, jemand macht sich nass und seift sich ein und danach benutzt er klares Wasser, und das haben wir alhamdulillah heutzutage aus den Wasserhähnen, und benutzt dieses klare Wasser, um sich abzuduschen, dann natürlich, man ist rein und tahir, weil man hat ja Tahur-Wasser verwendet. Problematisch wäre es, wenn man Wasser in einen Eimer gießt und danach Seife reintut und dann dieses Wasser verwenden würde, was man heutzutage in der Regel nicht macht. Und ich habe darauf hingewiesen, und noch einmal weise ich darauf hin, dass der Ghusl, dass man beim Ghusl den gesamten Körper genau einmal wäscht und nicht dreimal zu waschen wäre eine Bid'a, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Körper beim Ghusl nur ein einziges Mal mit Wasser eingenässt. Die Überlieferung von Salama, die wir vorhin gelesen haben, weist darauf hin, dass eine Frau ihre gebundenen Haare oder geflochtenen Haare nicht öffnen muss, wenn sie Junub ist, und auch nicht öffnen muss, sondern es ist besser für sie, wenn sie das macht, wenn sie ihre Menstruation, wenn ihre Menstruation zu Ende ist. Denn die Menstruation sowieso, aufgrund bestimmter Überlieferungen, aber die Menstruation sowieso, sie findet einmal im Monat statt. Aber die Janaba, sie kann durchaus öfter stattfinden. Und deswegen sollte sie besonders bei der Ende der Menstruation darauf achten, dass sie ihre Haare öffnet. Aber sie muss es nicht verpflichtend machen, denn es geht prinzipiell darum, dass das Wasser an die gesamte Haut gelangt. Es gibt auch eine unauthentische Überlieferung darüber, dass sich die Janaba unter jedem Haar befindet. Aber unabhängig davon, es ist wahr, dass das Wasser überall hin gelangen muss. Und erst hat man den Ghusl richtig vollzogen, und das Wasser auch überall hin gelangt ist. طيب, da die Gebetszeit eingetroffen ist, inshallah ta'ala, nach dem Adhan werden wir inshallah ta'ala noch ein paar Minuten weitermachen, auch falls es Fragen gibt. كنت يشكا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, wir möchten uns noch über ein paar Punkte unterhalten. Zunächst einmal ein paar Sunna-Handlungen des Ghusl. Das heißt, Sunna-Handlungen, die man beim Ghusl machen sollte, die allerdings nicht mit dem Ghusl, mit der Art und Weise des Ghusls an sich zu tun haben. Dazu gehören unter anderem die folgenden beiden Punkte. Einmal, dass man sich beim Ghusl verbergt, und zweitens, dass man nicht verschwenderisch mit dem Wasser umgeht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbu al-haya'a was-satr. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ حَيِّيٌّ سِتِّيرٌ فَإِذَا يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. Das heißt, wahrlich, Allah Azza wa Jal schämt sich und liebt das Bedecken. Er liebt die Schamhaftigkeit und häufig zu verdecken. Das heißt, die Sünden anderer Leute zu verdecken. Wenn jemand von euch sich wäscht, dann soll er sich bedecken. Wenn jemand von euch sich wäscht, dann soll er sich bedecken. Und in dieser Überlieferung erfahren wir deutlich, dass es eine Sunna ist, dass man, wenn man den Ghusl vollzieht, nicht dabei gesehen wird. Und nicht nur sich dabei nicht gesehen, dass man darf Man muss dafür sorgen, natürlich, dass man die Aura nicht sehen darf, aber wir haben gesagt, zur Vollkommenheit gehört es, dass man den Menschen also gar nicht sehen kann, möglichst, damit auch nicht eventuell etwas von der Scham gesehen wird. Die zweite Sache ist, dass man nicht mit dem Wasser verschwenderisch umgeht, denn es ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er vier Mudd verwendet hat beim Ghusl und nur einen Mudd verwendet hat beim Wudu. Nächste Angelegenheit ist, wenn man den Ghusl vollzogen hat, muss man dann zusätzlich noch einen Wudu vollziehen oder reicht es aus, wenn man den Wudu Ghusl vollzogen hat? Das heißt, angenommen, jemand macht den Ghusl komplett, wäscht sich den gesamten Körper und hat die entsprechende Niyya dafür, muss er jetzt extra noch einmal den Wudu vollziehen, um ein Salah verrichten zu können? Außerdem, was wir gesagt haben bereits, ergibt sich, dass er diese Sache nicht machen braucht. Das heißt, wenn er den Ghusl vollzogen hat, darf er den Wudu weglassen. Beziehungsweise, wir kennen nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Ghusl noch einmal den Wudu vollzogen hat. Denn Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah. Das heißt, o die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstehen wollt, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, dann wascht euch euer Gesicht und so weiter. Dann beschrieb er den Wudu. Dann sagt er, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَرُوا. Das heißt, und wenn ihr Junub seid, dann macht den Ghusl. Das heißt, wenn ihr Junub seid und euch zum Gebet aufstellen wollt, dann vollzieht den Ghusl. Und das bedeutet, dass es ausreichend sein muss, dass ich dadurch mich zum Gebet aufstellen darf, ohne dass ich zusätzlich den Wudu noch einmal vollziehen muss. Und das ist auch, wenn man die Absicht dafür hat, die Ansicht der aller Gelehrten, rahimahullah ta'ala, gibt also eine Übereinkunft darüber. Und die allermeisten Gelehrten sagen dies, wenn man die Absicht hat, die Gelehrten sind sich darüber einig. Und wenn man die nicht, das heißt, wenn man die Absicht für den Wudu zusätzlich hatte, sind die Gelehrten alle darüber einig. Und wenn man die Absicht nicht da hatte, ist es auch gültig. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama. Und für diese Ansicht spricht auch der folgende Hadith von Aisha radiyallahu ta'ala anha, in dem sie sagt, an den Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadda'u ba'da al-ghusl. Sie berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Ghusl keinen Wudu durchzuführen pflegte. Das ist das, was ich heute mit euch durchgehen wollte. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.